Ein Seminar über das unvergängliche klassische Werk des Genossen Kim Jong-il, Unser Sozialismus, in dem die Volksmassen im Mittelpunkt stehen, ist unbesiegbar, fand am 13. August in der Schweiz statt. Daran nahmen die Persönlichkeiten des Schweizerischen Vorbereitungskomitees zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, des Schweizerischen Korea-Komitees, der Schweizerischen Sozioideologie-Studiengruppe und die Massen teil. Die Redner unterstrichen, der Sozialismus koreanischer Prägung, aufgebaut und entwickelt von den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, sei die vorzüglichste Ordnung in der Welt, die den Volksmassen das selbstständige und schöpferische Leben sichere.